Geschieht das nicht, gibt es am Ende keine Gesellschaft mehr, die diesen Namen verdient. Soziologen noch Politikern wegbehandeln. Dummerweise auch nicht wegprügeln, so sehr ich persönlich mir es auch manchmal wünsche. So oft vorgeführt, hat sie ihr Handwerk verlernt, zu lau, zu lasch, oder will es die politische Führung so, dass die Polizei zuschaut statt zuschlägt und für Ordnung sorgt? Zuschlägt.